herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Lernen. Heute möchte ich mit Ihnen über Konzentrationsschwierigkeiten sprechen. Kennen Sie die Situation auch? Also ich ja. Sie haben ein Buch gelesen und vergessen, was am Anfang stand. Das Buch ist nicht wirklich interessant, das Buch ist auch nicht Ihr Thema, aber Sie müssen es lesen, sei es, Sie brauchen es für die Schule, Sie brauchen es fürs Studium oder Sie brauchen es einfach für den Beruf. Sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, sich zu wünschen, dass das Buch nicht existiert. Sie können das Buch in die Ecke werfen. Sie können es auch abends unter das Kopfkissen legen, in der Hoffnung, dass Sie morgens den ganzen Inhalt haben. Aber den werden Sie wahrscheinlich nicht haben, wohl eher Kopfschmerzen. Was ich in einer solchen Situation tue, das werde ich Ihnen gerne erklären. Ich nehme mir dieses Buch, auch wenn es nicht mein Lieblingsbuch ist, wenn es schwer zu lesen ist, lese eine Seite und dann schreibe ich entweder eine kurze Zusammenfassung oder Stichpunkte oder wenn ich es für Studium benötige, dann schreibe ich auch schon mal ganze Sätze auf. Und so gehe ich Seite für Seite vor. Ja, Sie haben recht, wenn Sie jetzt denken, naja, dann brauche ich ja eine Ewigkeit, bis ich dieses Buch durchgearbeitet habe. Keine Ewigkeit, aber es dauert länger. Aber als Ergebnis haben Sie eine Zusammenfassung eines Textes und Sie wissen, was in dem Buch drin stand. Sie schreiben diese Zusammenfassung oder die Stichworte natürlich in Ihrer eigenen Sprache, ja, so dass Sie es nachher, wenn Sie es zum Beispiel für eine Prüfung benötigen, viel leichter lernen können. Sie können natürlich dann auch, wenn Sie mehrere Seiten geschrieben haben, sich eine Kurzzusammenfassung schreiben, die Sie dann wie ein Exposé für die Prüfungsvorbereitung verwenden können. Wenn Sie Student sind und Bücher lesen müssen, um Klausuren zu schreiben oder Hausarbeiten zu schreiben oder Ihre Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben, dann würde ich Ihnen empfehlen, schreiben Sie auf einem Deckblatt den Autor und den Verlag und so weiter dazu. Und was ich Ihnen noch empfehle, ist, dass Sie auf jeder Seite, wo Sie eine Zusammenfassung geschrieben haben, das wird ja wohl jede Seite sein oder fast jede, auch die Buchseite draufschreiben. Das ist wichtig auch für die Studenten unter Ihnen, die dann das Buch sich nochmal vornehmen können und auch gegebenenfalls korrekt rezitieren können, also wissenschaftlich schreiben. Diese Methode hat mir sehr viel Nerven gespart und hat mir im Endeffekt auch Zeit gespart, obwohl ich mehr Zeit natürlich am Anfang investiert habe, aber sie hat mir am Ende Zeit gespart. Und ja, wie gesagt, Nerven. Das zweite Problem, das ich heute anspreche, hat nur am Rande mit Konzentrationsschwierigkeiten zu tun. Es ist die Aufschieberitis, nenne ich es mal so. Sie schieben das Lernen für Prüfungen immer wieder auf, weil es gibt ja so viele andere Dinge, die wichtiger sind und das Lernen und die Prüfung hat ja noch so viel Zeit. Aber der Prüfungstag rückt natürlich immer näher und der Druck, unter dem Sie stehen, nimmt von Tag zu Tag zu. Und mit der Höhe des Drucks nimmt die Motivation ab, überhaupt an diesen riesigen Lernstoff heranzugehen. Weil dieser Lernstoff wird immer größer und immer größer. Was kann man in so einer Situation tun, um dieser Spirale zu umgehen, um dieser Spirale zu entkommen? Naja, als erstes mal das Problem analysieren. Sie haben nämlich ein falsches oder man kann auch sagen, überhaupt keinen Zeitmanagement. Mein Tipp. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den gesamten Lernstoff. Und das ganz am Anfang. Erstellen Sie sich einzelne Lernpakete. Denken Sie, bevor Sie die Lernpakete erstellen, auch an Pausen. Denken Sie auch daran, dass es unvorhergesehene Probleme auftreten können. Zum Beispiel Krankheit. Zum Beispiel eine hohe Arbeitsbelastung im Job, dass Sie einfach abends nichts mehr lernen können, weil sie einen 10- oder 11-Stunden-Tag haben. Oder plötzlicher Ausfall des Computers. Alles schon passiert, auch mir. Abends Computer heruntergefahren, morgens ging er nicht mehr zu starten. Wenn Sie diese Pausen mit eingerechnet haben, und das passiert ja nicht immer, ja, dann haben Sie ein sehr großes Zeitfenster, in dem Sie noch lernen können. Dann, wenn Sie sich an den Überblick verschafft haben, dann beginnen Sie das gesamte Lernpaket in kleine Häppchen zu unterteilen. Und ich meine wirklich kleine Häppchen. Nehmen Sie sich vor, in 15 Minuten Schritten zu lernen. Und das ist nicht viel. Das hört sich ist nicht viel und es hört sich nicht viel an und es ist auch in Realität nicht viel. Sorgen Sie aber dafür, dass Sie innerhalb dieser 15 Minuten absolut ungestört sind. Und nehmen Sie sich die Energie, wirklich zu lernen. Das heißt, räumen Sie Ihren Schreibtisch frei und konzentrieren Sie sich nur auf diesen Lernstoff und diese 15 Minuten. In den meisten Fällen werden Sie nach 15 Minuten keine 5 Minuten Pause machen. Weil diese 15 Minuten volle Konzentration, Fokussierung auf den Lernstoff gehen so schnell rum. Schreiben Sie, was Sie in den 15 Minuten gemacht haben, gelernt haben, verschriftlichen Sie wieder. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die 15 Minuten Ihnen so kurz vorkommen, dass Sie keine Pause machen und dass Sie viel länger als 15 Minuten arbeiten. Nichtsdestotrotz denken Sie dran, Pausen sind wichtig. Und auch ein Spaziergang mal so einmal, ich sag's immer mal so lapidar rund um den Block, erleichtert Ihnen das Lernen und macht den Kopf frei. Diese 15 Minuten fangen Sie mit denen an und Sie werden sehen, auch wenn Sie die Sachen verschriftlichen, dass Sie 10, 15 Seiten schon gemacht haben. Das gibt Ihnen wieder die Motivation, weiterzumachen. Auch mit dem Lernstoff, der Ihnen nicht wirklich liegt. Und noch mein kleiner Tipp am Rande. Fangen Sie, wenn Sie das Lernpaket haben, was aus verschiedenen Themenbereichen steht, immer mit dem Themenbereich an, der Ihnen überhaupt nicht liegt. Der Ihnen keinen Spaß macht. Mit dem fangen Sie an und wenn Sie dann sehen, oh, Sie haben so 10 Seiten, 15, 20 Seiten geschrieben, das gibt Ihnen wieder einen Motivationsschub, von dem Sie zehren werden. Beginnen Sie dann wieder, wenn Sie eine Lerneinheit durch haben, mit der Wiederholung und mit der Zusammenfassung des Stoffes. Das ist ganz wichtig, denn nur so lernen Sie und der Stoff, der Lernstoff bleibt in Ihrer Erinnerung. Das war es heute von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie eine Zusammenfassung meiner Podcast oder meiner Interviews haben möchten, können Sie mich gerne auf meiner Website besuchen, expertenrunde-pindu.de. Ich freue mich, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Liebe, alles Gute, Ihre Ruth Pindu.